Kapitel 2. Firma Müßig und Co., Sie sprechen mit Frau Franke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Bovary, vom Weinhaus Dubœuf in Beaune in Frankreich. Guten Tag. Wir interessieren uns für Ihre Korkenzieher. Könnten Sie mich bitte mit der zuständigen Abteilung verbinden? Moment, das ist die Bestellannahme, Frau Kampe. Entschuldigen Sie, könnten Sie den Namen noch einmal wiederholen? Gern, das ist Frau Kampe. Soll ich Sie verbinden? Das wäre nett, danke. Einen Moment bitte, ich verbinde Sie weiter. Kampe, Bestellannahme. Guten Tag, Frau Kampe. Mein Name ist Bovary vom Weinhaus Dubœuf in Beaune in Frankreich. Guten Tag. Wir interessieren uns für den Korkenzieher, den Sie herstellen. Welchen meinen Sie bitte? Wir haben da ganz verschiedene Modelle im Angebot. Ja, also, es geht um das Modell. Es war in einer Anzeige in Gourmet, der Zeitschrift, im letzten Monat. Mit einem Foto. Und hier steht nur Korkenzieher aus Edelstahl für den echten Weinkenner. Ja, genau. Das ist unser Spitzenmodell mit einer sehr schönen Form, etwas rund oben. Ja, das ist er, den meine ich. Also, wir stellen Wein her und wir möchten diesen Korkenzieher allen unseren Kunden zu unserem 100-jährigen Firmenjubiläum schenken. Es soll ein schönes Geschenk sein und auch von sehr guter Qualität. Da ist dieses Modell genau das Richtige für Sie. Edelstahl, sehr gute Verarbeitung. Und die Spirale ist elastisch. Damit kann man auch einen alten Korken ohne Problem herausziehen. Mhm. Gerade eine gute Flasche will man ja ganz vorsichtig öffnen, ohne dass Korkreste bleiben. Ja, das ist immer ärgerlich. Durch die runde Form liegt er gut in der Hand. Da kann überhaupt nichts passieren. Eigentlich ist es ein Produkt für Profis. Wir beliefern viele exklusive Restaurants damit. Sehr schön, das klingt interessant. Und was ist der Preis? Was kostet der Korkenzieher? Wir würden eine größere Stückzahl nehmen, wenn wir ihn kaufen. Das hängt ganz von der Stückzahl ab. Der Einzelpreis liegt bei 14 Euro plus Mehrwertsteuer. Wie viele brauchen Sie denn ungefähr? So zwischen 200 und 300. Ja, da haben wir ein spezielles Großkundenangebot. Also bei 200 Stück ist der Preis 11 Euro und bei 300 Stück 8 Euro. Jeweils plus Mehrwertsteuer natürlich. 11 und 8. Können Sie mir das schriftlich bestätigen, bitte? Ja, kein Problem. Am besten schicke ich Ihnen unseren Katalog für Großkunden. Da steht alles drin. Preise, auch der Rabatt je nach Stückzahl und die Lieferbedingungen. Ja, danke. Es ist allerdings sehr wichtig, sehr eilig. Wir brauchen das Angebot noch diese Woche. Kein Problem. Ich kann Ihnen die Unterlagen heute noch zuschicken. Und wenn es eilig ist, dann am besten per Express. Danke, das ist sehr nett. Sagen Sie mir doch bitte Namen und Adresse. Ja. Also, das ist Paul Dubœuf, S.A., 12, Rue de Ville in... Tut mir leid. Würden Sie das bitte buchstabieren? Ja, natürlich. Entschuldigung. Also, das erste Wort ist Paul wie Paula, Anton, Ulrich, Ludwig. Ja. Dann zweites Wort Dubœuf. Dora, Ulrich, Bertha, Otto, Emil, Ulrich, Friedrich. Danach großes S. Großes A. Also Samuel. Anton. Okay. Die Straße ist 12, Rue de Ville, also Richard, Ulrich, Emil. Zweites Wort Dora, Emil und dann Viktor, Ida, Ludwig, Ludwig, Emil. Ludwig, Emil, ja? In 21, 200, Bonne. Bertha, Emil Anton, Ulrich Nordpol, Emil in Frankreich. Frankreich. Gut, jetzt habe ich alles. Ich schicke Ihnen die Unterlagen gleich heute noch zu. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Vielen Dank, das ist wirklich sehr nett. Auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf. Wiederhören.